Von Beruf, da fährt er Taxi schon seit Jahren. Hat ein ausgeglichenes Wesen, lebenserfahren. Ist zufrieden und auch finanziell autark. Doch jetzt beschleicht ihn ein Gefühl besonders stark, dass er seiner Frau eigentlich nichts Besonderes bieten kann. Schaut sich immer öfter neidisch all die anderen an. Eines Tages trifft er seinen Schulfreund Frank. Der ist Investmentberater bei der Bank. Der bietet ein Konzept, das den Kontostand schnell hebt. Bombensicher, felsenfest, mach doch einfach mal den Test. Jetzt wird er Kleinanleger mit Aktiendepot. Nur noch Börsensender zu Hause im Büro. Er ist Kleinanleger und dem DAX ist ein Vermögen zu erwerben nur ein Klacks. Die Krise ist noch nicht das Ende, vielleicht gibt's ja Dividende. Kauft sich einen Aktienfonds, überhört am Schluss den Gong. Der Rat des guten Freundes hatte es gebracht. Er denkt, warum habe ich das nicht früher schon gemacht? Surft auf der Welle des Erfolges in der Brandung, im Haifischbecken jeder Aktionärsversammlung. Doch Erfolg gibt's nun mal nicht ohne Glück. Das ist launenhaft und zieht sich gern zurück. Den Rückschlag, meinte Frank, gleichen wir schnell aus. Zieh doch einfach Kapital aus deinen Notreserven raus. Das Geld fürs Studium der Kinder verleihen wir nicht minder. Bevor es einer merkt, da ist es auch schon wieder drauf. Ich hab den heißen Aktientipp, ganz groß im Kommen sind die Inder. Da ist jede Menge für dich drin, auf den Zug, da springst du doch auf. Er ist Kleinanleger und dem DAX ist ein Vermögen zu erwerben nur ein Klacks. Die Krise ist noch nicht das Ende, vielleicht gibt's ja Dividende. Kauft sich einem Aktienfonds, überhört am Schluss den Gong. Heute säuft der Fusel, Frau und Haus sind weg. Und mit Hilfe seiner Bank ist er jetzt vogelfrei. Nichts von all dem hat geklappt, die Frau hat sich noch Frank geschnappt. Er selbst lebt jetzt vor der Börse im Camp von Occupy. Da ist er neues Mitglied seit dem Crash, gibt er nicht mehr viel auf Anlegergewäsch. Doch die Einsicht kommt zu spät und er die Welt nicht mehr versteht, als er hört, dass Occupy bald an die Börse geht. Er war Kleinanleger doch beim DAX, wird heute sein Gesicht so weiß wie Wachs. Denn er hat sich übernommen, am Ende seinen Tritt bekommen. Hochmut ist hier fehl am Platz, sein Schicksal macht beklommen. Du armer Kleinanleger, du. Aber so wie dir geht's viel, Leute. Geht schon irgendwie weiter, vielleicht. Hier, nimm noch mal einen Schluck. Dann wird's besser, glaub mir.